Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 383, 10 Jahre Spaß. Glückwunsch! Tja, Thema heute, 10 Jahre Android. Und Ausblick auf die nächsten 10 Jahre. Smart Home, Google Home, das alles gleich in den Themen. Die News, ja, gab es auch sehr viele interessante Sachen, aber ich habe hier mal ein paar Themen, die besonders wichtig waren, ausgewählt, weil alles ging nicht. In der Community war es allerdings ruhig und die App der Woche, ein richtiger Kracher diesmal. Leute, episch, ne? Also, Wahnsinn. Ja, Thema Glückwunsch. Vor 10 Jahren wurde Android veröffentlicht und zwar als Public Beta. Und da hat Android noch ganz, ganz anders ausgesehen. Ich meine, klar, hat auch noch mit der ersten offiziellen Version dann ganz anders ausgesehen. Aber hier, das sah sogar noch mal ganz anders aus, als was dann offiziell rauskam mit dem G1 von HTC, von HTC. T-Mobile G1 hat es ja geheißen, genau. Da haben wir dann das nächste Jubiläum, nämlich nächstes Jahr zu feiern. Das war nämlich 2008 rausgekommen. Aber wie gesagt, die Beta-Version, die gingen schon 2007 raus. Ein fast schon putzig aussehender Sergey Brin, der 34 Jahre jung damals war, genau, zeigt da stolz und noch ein bisschen nervös hier dieses System, bevor er dann auch anen anderen Entwickler Steve Horowitz hier das Ganze vorführen lässt. Interessant, die Ansätze, die es da gab, und es hat ja damals wirklich auch Begeisterung hervorgerufen. Ja. Und der Rest ist natürlich Geschichte, dass HTC One hat dann eben die offizielle Android-Welle sozusagen eingeläutet, damals noch belächelt, ja. Aber ich meine, also mir war es ziemlich schnell klar, dass das der Hammer wird, ja. Wenn auch dieser massive Erfolg so nicht abzusehen war. Ab einem gewissen Punkt hat einem die Konkurrenz schon richtig leid getan, denn die Marktanteile, auch wenn es immer wieder gerne verdreht wird, sind einfach schon fast traurig, ja, die Konkurrenz da aufzuweisen hat. Trotz, dass auch Microsoft dann zum Beispiel versucht hat, reinzudrängen in den Markt, was natürlich scheiterte, wie wir alle wissen jetzt, so dass momentan weltweit der Markt für Android bei etwas über 80% liegt und der ganze Rest wird von allem anderen untereinander aufgeteilt. Das ist schon traurig anzusehen, aus dem einfachen Grund, weil da natürlich auch Gefahren drinstecken. Und deswegen ist auch der Ausblick auf die nächsten 10 Jahre wesentlich düsterer als der Rückblick auf die letzten 10 Jahre. Ja. Das war Spaß pur. 10 Jahre Spaß, man hat das genossen, dass da so eine relativ junge und so agile Firma wie Google es geschafft hat, den großen Moloch, sage ich mal, zu besiegen in dem Bereich. So ähnlich wie damals eben auch bei Apple der Kampf gegen Microsoft war, nur dass der etwas schleppender voranging, ja? Bis dann eben auch um diese Zeit rum dann eben Steve Jobs da massiv Apple nach vorne gebracht hat und Microsoft quasi jetzt der, kannst du nicht sagen, weil Microsofts Stärken war ja irgendwo anders. Das war ein Betriebssystem, eine Softwarefirma und Apple war eigentlich Hardware und Software. Ja, und Google ist eigentlich nur Software. oder war bisher immer jedenfalls nur Software. Und von daher ist Microsoft natürlich in seinem Bereich immer noch führend, denn machen wir uns nichts vor. Der Desktop-Bereich im PC-Sektor gehört unangefochten immer noch Microsoft. Bei der Hardware und bei den immer wichtigeren mobilen Geräten, oder eigentlich ist das schon das Wichtigste, PCs spielen kaum noch eine Rolle, ist natürlich dann Apple deutlich nach vorne geprescht. Und bis dann eben Google wiederum aufgeholt hat mit Android. Also es waren schon spannende 10 Jahre, und der Durchmarsch, der Erfolg von Google hat zumindest denjenigen, die Android gemocht haben, den Android-Fans, also auch viel, viel Spaß beschert. Nun, ja, irgendwann wird natürlich alles mal eingetrübt. Der Spaß ist natürlich durch vieles eingetrübt worden. Ganz klar deswegen, weil Google genau so ein Moloch geworden ist wie Apple damals, wie Microsoft damals, ist jetzt Google. Muss man leider sagen. Das merkt man in der Geschwindigkeit, in der Google neue Sachen macht, in der Art, die Google die Sachen angeht, und dann auch ganz klar in den, naja, in der Qualität, die eben abgeliefert wird, das muss man sagen. Also vieles, was heute rausgeht, wäre früher nicht rausgegangen, weil die Ingenieure dort einfach nicht zufrieden gewesen wären. Aber jetzt, nachdem ja Google nur noch eine Tochterfirma unter der Holding Alphabet ist, ja, da wollen die Investoren Kohle sehen und sonst nichts. Da spielt es weniger eine Rolle, ob etwas technisch einwandfrei funktioniert, sondern es eher die Rolle, ob es Geld in die Kassen spült. Und ich finde, das merkt man. Das merkt man eben bei allen Firmen, wenn die groß werden. Also so groß werden, sage ich mal, dass sie behäbig werden. Das hatte Google ja immer geschafft zu umgehen durch ihre unkonventionelle Betriebsführung. Ja? Aber damit ist es nun vorbei, weil der Chef ist jetzt Alphabet, und da wird der Druck eben auf Google viel, viel größer. Also die unbeschwerten Tech-Geek-Jahre bei Google sind vorbei. Das muss man ganz klar sagen, und das merkt man eben auch. Deswegen sind die nächsten 10 Jahre düster. Auch aus einem ganz anderen Grund. Was will denn Android noch erreichen? Die haben ja den Markt in einem fast schon traurigen, wie gesagt, schon traurigen Ausmaß übernommen. Es kann jetzt nur noch schlechter werden. Ich meine, wenn man jetzt über 80% Marktanteil hat, ja, ob man jetzt 80%, 85% oder 86% hat, das ist ja egal im Prinzip. Und der Fokus liegt eben jetzt auf Gewinne. Und da werden wir sicherlich noch einige nicht so tolle Sachen dann in Zukunft sehen, auf uns zukommen. Und auch wenn jetzt zum Beispiel der Marktanteil von der Konkurrenz von Apple jetzt wieder größer wird, 30% steigen würde und Google dann wieder 60%, dann wäre natürlich das Geschrei groß. Auch wenn dann Google immer noch Marktführer ist. Man hat das ja auch am Anfang gesehen, als Google immer mehr Marktanteile übernommen hatte, dann wurde auch gleich groß rumgejammert. Nichtsdestotrotz, Apple geht es ja super gut, kann also auch mit den Marktanteilen leben. Ist eigentlich auch Apples Bereich. Ja? Das heißt, ich kann mich noch gut erinnern, damals, als der Mac, die Power Macs zum Beispiel auch rauskam, und auch ganz am Anfang, als Steve Jobs die Firma wieder übernommen hatte mit dem iMac, der rauskam, da waren die Marktanteile auch 1-2%, ja, aber das hat Apple gut getan, finde ich. Vielleicht geht's ja wieder dorthin, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall machen sie gut Gewinn damit. Google hat zwar den Marktanteil, aber macht wenig Gewinn damit. Also mir ist es ehrlich gesagt egal. Ich kann die ganze Diskussion nicht verstehen, von wegen, wenn man dann sagt, ja, Google hat 80% Marktanteil. Ja, aber die verdienen ja nichts. Ist doch mir egal. Das ist doch mir sowas von egal als Kunde. Von mir aus können die auch gar nichts verdienen. Das interessiert mich nicht. Ja. Und wenn Apple Rekordergebnisse einfährt, dann ist das nicht besonders sympathisch für mich, sondern das ist eher ein Zeichen. Gut, die machen Kohle. Aber das interessiert mich nicht. Ist nicht meine Kohle. Okay? Deswegen weiß ich nicht, was daran besonders gut sein soll für die Kunden an sich. Wenn eine Firma viel Kohle verdient. Im Gegenteil, da will ich mir vielleicht Gedanken machen, ob man nicht ausgenutzt wird. Aber egal. Wie auch immer. Der Ausblick ist deswegen düsterer, weil es nicht mehr besser werden kann für Android. Es kann nur noch schlechter werden. Ja. Soll jetzt nicht so pessimistisch sein. Android wird sicherlich auch noch in den nächsten 10 Jahren Spaß machen. Ja. Oder, weiß nicht, 10 Jahre sind schon ziemlich, ziemlich lang. Es kann auch sein, dass es Android in 10 Jahren gar nicht mehr gibt, dass es dann ein Ersatzsystem gibt von Google oder von einer anderen Firma. Das geht alles ganz, ganz schnell. 10 Jahre, wenn man vor 10 Jahren, als das Ganze anfing mit Android, gesagt hätte, ihr werdet mit Abstand das meist benutzte System der Welt haben. Das hätten selbst die Leute bei Google vielleicht nicht ganz so geglaubt. Ja? Und die anderen Leute hätten sich an den Kopf gegriffen und gehört, der Spinner. Aber Fakt ist, es ist passiert. Und es kann auch wieder passieren. Es kann passieren mit Apple, es kann passieren mit einer ganz anderen Firma, die kein Mensch kennt bis jetzt. Ja? Wer weiß. Aber das ist ja genau das, was spannend ist. Ja. Ganz genau. Lang hat es auch gedauert, bis, um zum nächsten Thema zu kommen, Smart Home interessant wurde. Immer wieder flammte das Thema auf, viele Jahre lang flammte das Thema auf, aber es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Auch jetzt ist es noch weit, weit weg von einem Optimum. Ja. Aber ich habe gemerkt, der Smart Home Trend hebt ab. Und zwar gewaltig. Ich war jetzt vor kurzem in einem Elektronik-Bastelkette, die ist ziemlich groß geworden, ja, und da habe ich schon, vor Jahrzehnten mir als Widerstände zusammengekauft, ja, und Platinen, um dann eben daheim rumzubasteln. Jetzt mittlerweile haben die aber auch einfach Funktionstechnik, da kann man hingehen, kann fertige Sachen kaufen, fertig. Ne? Elektronik halt. Elektronikmarkt ist es eigentlich schon fast. Ja, und da bin ich reinstolziert und war erstmal baff. Die riesengroße Verkaufsfläche in dem Markt war zu einem Viertel Smart Home Produkte. Wow. Ganz ehrlich, wow. Die hatten alles dort. Google Home, Google Home Mini, jede Amazon Echo-Version, auch die neueste. Dann wirklich unzählige Marken von Smart Home Beleuchtung, Steckdosen, Alarmanlagen, Kameras, alles integriert. Auch endlich übrigens die Ring Doorbell, ja, die mit Videoüberwachung funktioniert, wo man sogar mit seinem Smartphone unterwegs, ja, also antworten kann, wenn jemand klingelt, als ob man daheim wäre. Und da hört es so und dann weiß derjenige gar nicht mehr, ob man daheim ist oder nicht. Das ist sehr, sehr cool. Außerdem kann man sehen, wer vor der Tür steht. Und das ist ganz, ganz toll. Es ist jetzt endlich aus den USA rübergekommen, die Ring Doorbell. Aber gut, das Interessante letztendlich war auch das Angebot, wenn man dort für 150 Euro Sachen kauft, kriegt man ein Google Home Mini kostenlos dazu. Ihr habt richtig gehört, ihr müsst nur die Kundenkarte haben von dieser Firma. Ja? Könnt ihr euch einfach beantragen oder einen Neuantrag machen im Markt und dann bekommt ihr das. Weiß nicht, ob es die Aktion jetzt noch gibt, aber als ich dort war, hat es jedenfalls gegolten. Ist schon faszinierend. Also dieser Smart Home Trend hebt richtig ab und das Interesse auch, das habe ich gesehen, bei den Leuten dort war auch sehr, sehr hoch. Und ja, ich habe mir auch dann übrigens eine schaltbare Steckdose gekauft. Ich habe ja schon jetzt diese Philips Hue-Beleuchtung hier und ich habe dort auch eine schaltbare Steckdose von TP-Link gekauft, die HS100. Im Nachhinein hätte ich mir lieber soll das, ich glaube, 110 holen heißt 110, die hat nämlich noch einen Strommonitor mit drin, da kann man nämlich genau sehen auf dem Smartphone, wie viel Strom diese Steckdose verbraucht hat. Da habe ich ein bisschen gepennt, aber egal, was soll's, ja. Die habe ich recht günstig bekommen dort und deswegen bin ich da jetzt auch nicht traurig und habe das auch bei mir angeschlossen an meinen Kotatsu. Das Ganze ist, ich werde es gleich schon mal erklären, das Ganze ist dann natürlich über das Google Home verbunden, die Lampen, auch diese Steckdosen und so weiter. Und ich habe mir nur mal eine geholt zum Test, ob das auch wirklich gut mit dem Google Home funktioniert. Ja, und es tut gut. Ja, es ist wirklich sehr, sehr schön, was da gemacht wurde. Die Software von TP-Link auf dem Smartphone funktioniert auch gut. Zum Einrichten braucht man die vor allem. Danach könnte man theoretisch diese Software wieder löschen, aber mache ich natürlich nicht. Ja, und dann, Kotatsu ist so japanische Heiztisch, sage ich mal, wenn ich das am besten umschreiben will. Ja, ich habe ja wohnungstechnisch japanisch eingerichtet, jedenfalls das, was geht bei mir. Und da ist natürlich der Kotatsu ein wesentlicher Bestandteil, also der Mittelpunkt, wie in jedem japanischen Heim, ist das der Mittelpunkt, weil das ist der einzige Punkt, wo geheizt wird. So wird das auch bei mir gemacht. Die Wohnung ist kalt. Dort, wo ich mich aufhalte, zum Beispiel beim Fernsehen gucken, am Kotatsu, dort wird bei Bedarf eben der Kotatsu eingeschaltet. Dennoch muss man das nicht permanent haben, jedenfalls ich nicht, manchmal wird es einfach auch zu warm. Deswegen diese Steuerung ganz gut, normalerweise muss man da unter die Decke krabbeln, ja, muss dann das ausschalten oder eben mit Thermostaten arbeiten, das gefällt mir alles nicht ganz so gut. Hier sage ich dann einfach ne, das Buzzword, das spare ich mir jetzt und sage Turn on the Kotatsu. Und dann wird es nochmal bestätigt und bam, geht der Kotatsu an. Ja, oder Turn off the Kotatsu, geht er wieder aus, ja, wenn es mir zu warm wird. Ich habe auch einen Shortcut angelegt, lustigerweise, und habe dann gesagt, make it warm. Und zack, dann wird es warm und am Kotatsu, mollig warm, sage ich euch. Sehr heiß auch teilweise, aua. Ja, und ich habe das Ganze auch natürlich im Verbund gesehen und habe dann auch gleich ein ja, mehr oder minder versteckter Befehl gefunden von dem Google Home. Das könnt ihr mal probieren, zumindest wenn es in Englisch habt. Ich weiß nicht, ob es in Deutsch geht. Das Problem ist ja, dass die Lichter und diese Steckdose ja als Geräte selbst einzeln angesehen werden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt sage, schalte das Licht aus oder turn off the lights, dann gehen eben nur die Lampen aus, aber die Steckdose würde anbleiben. Und das wäre natürlich auch nicht so gut. Ich habe es probiert mit Turn off all devices, geht nicht. Dann schaltet er auch nur die 6 Lampen aus, die integriert sind, aber nicht die Steckdose. Als ich dann probiert habe, also ein bisschen rumprobiert habe, kam ich drauf, Turn off Everything ist der Befehl und dann schaltet er wirklich alles aus und bestätigt es auch dann mit Turn off 7 Things, statt eben 6 Lights, 7 Things. Den Shortcut habe ich mir dann angelegt, wenn ich einmal für I'm leaving, also wenn ich das Haus verlasse, dann schaltet er alles aus und bestätigt es nochmal, oder wenn ich schlafen gehe, sage ich einfach Good Night und dann schaltet er ebenfalls alles aus. So brauche ich mir keine Gedanken mehr zu machen, dass der Kotatsu vielleicht noch an ist, ja, oder ähnliches. Also das ist eine schöne Geschichte. Hat alles gut geklappt. Die TP-Link Steckdose HS100 passt jedenfalls da sehr gut dazu zum Google Home. Natürlich auch für die Amazon Echo Geräte ist es geeignet. Auch dafür kompatibel. Wunderbar. Ja, also ihr seht, das Smart Home und die Smart Home Geschichten greifen so um sich. Noch ist es natürlich ein bisschen begrenzt. Also wichtig wäre zum Beispiel für mich noch eine Smart Waschmaschine, ja, die mir auch zum Beispiel die Restlaufzeit ansagt auf dem Handy, beziehungsweise wo ich nachfragen kann, ja, bei auf Google Home, wie lange dauert es noch, ne, bis die Wäsche fertig ist. Das wäre eine wichtige Geschichte. oder zumindest mal eine Benachrichtigung, wenn die Maschine fertig ist. Immer wieder passiert es, dass ich das einfach vergesse und noch einen halben Tag die Wäsche in der Maschine habe. Das gefällt mir nicht so gut, vor allem, ja. Muss man sie dann manchmal nochmal waschen, was mit erhöhtem Energieaufwand dann verbunden ist. Nicht so toll. Gut, die Sachen sind aber halt die, mit solchen normalen Steckdosen kann man das nicht machen, weil, ja, wenn Strom drauf ist, ist halt Strom drauf, aber die meisten Geräte machen dann erstmal nichts. Das ist das Problem. Also so Lampen und so, ja, okay, Stehlampen, aber da hat man ja auch wieder seine UI-Birnen dafür, ja, die man nutzen kann. Also bei diesem Heizer, bei diesem Kotatsu ist es also ganz gut. Da ist es sinnvoll. Was auch sinnvoll wäre jetzt für die Weihnachtszeit, eben für die Weihnachtsbeleuchtung indoor ein- und auszuschalten per Befehl, das geht auch, ja. Und kann man sich da lustige Shortcuts festlegen, was weiß ich, wie Jingle Bells und zack, geht die ganze Weihnachtsbeleuchtung an, ja, oder Make it Christmas oder sowas. Ja, und dann geht es. Aber davon abgesehen, also zum Beispiel meine Kaffeemaschine kann ich nicht steuern, Nespresso, ja, wenn ich da Strom drauf gebe, dann ist einfach nur Strom drauf, aber es passiert überhaupt gar nichts. Noch nicht mal vorheizen tut sie, da muss ich erst einen Knopf drücken. Ne? Also das sind noch Sachen, da muss natürlich noch, die Geräte selbst müssen dann noch vernetzt werden, ja. Und Nespresso ist da auf dem richtigen Weg. Die haben ja schon Smart Home Kaffeemaschinen, aber momentan nur mit der App verbunden, aber noch nicht mit Google Home oder mit Alexa. Naja, gut. Ich lasse es mal damit bewenden, denn das Thema wird sicherlich noch des Öfteren kommen. Ja, ich mache vielleicht noch ein Video und von dieser Steckdose und zeige es dann nochmal, aber das mache ich schon anders mal. Diesmal nicht. Dann komme ich mal zu den News. Da ist diesmal eine freudige Nachricht, denn das Xiaomi Mi Mix 2 oder Mi Mix 2 kommt nach Europa. Das ist jetzt offiziell. Xiaomi hat sich durchgerungen, tatsächlich als endlich auch auf den europäischen Markt zu drängen. In Spanien startet das erste Android One-Gerät, ja, und es wird auch eben das Xiaomi Mi Mix 2 kommen. Damit ist es natürlich für den gesamten EU-Markt erhältlich, was ganz, ganz toll ist, denn das Mi Mix 2 hat ja fantastisch gute Leistungsdaten für recht guter, für einen, ach, was heißt recht guter, für einen Superpreis. Ja, und da wäre, ich muss nochmal kurz ansprechen, ja, 5, also 6 Zoll Display mit 18:9 Format, so wie es halt jetzt momentan ist, ja, aktuell ist, und 6 GB mit 64 GB Storage gibt es für 499 Euro. Es gibt auch noch eine Version mit 128 GB, natürlich etwas teurer, aber trotzdem noch unter 600 Dollar. Ja, das ist wirklich ganz, ganz toll. Und ich bin begeistert, dass es jetzt das hier gibt. Ja, Moment, ich gucke gerade mal nochmal die genauen technischen Daten, weil, ja, genau, hier ist es. Ja, mit Qualcomm Snapdragon 835, Octa-Core, 10 Nanometer Fertigungstechnologie, Adreno 540, GPU. Die Special Edition hat 8 GB RAM übrigens, genau. Und es gibt auch noch eine Version mit 256 GB Speicher, was mir natürlich sehr, sehr gut gefällt. 3400 mAh Akku, USB-C, Quick Charge 3.0, alles vorhanden. Wunderbar, so soll es sein. Und ein neues Flaggschiff auf jeden Fall erhältlich in Europa. Yay! Google hat das erste Update wegen den Pixel 2 XL Problemen gebracht und hat einen neuen Modus eingeführt, nämlich den Modus Saturated. Ich hätte es umbenannt. Ich hätte das auf natürlich, ja, das, was auch vorhanden ist, boosted, ja, und oversaturated gemacht. Es ist aber hier jetzt nur saturated. So. Gut, mir egal. Auf jeden Fall erstmal das. Zweitens gibt es noch ein paar Änderungen in der UI, sodass diese unten diese Bedienelemente vor, also der Home-Button zurück, ja, und die Taskliste, dass die sich nicht mehr so einfach einbrennen, wurden die etwas abgemildert. Gleichzeitig wurde auch die Leuchtkraft des Displays ganz wenig verändert. Ich glaube, 50 Nits waren das. Und das merkt man also so quasi nicht, aber es scheint essentiell zu sein für das Display, damit das nicht mit dem Einbrennen passiert, zusammen mit der etwas gedimmteren Bedienelementen. Und übrigens, nach einiger Zeit werden die Bedienelemente ausgeblendet. Ja, auch das hilft dann natürlich, dass das nicht permanent zu sehen ist und damit sich auch nicht permanent einbrennt. Dürfte also diesen Problemen erstmal Genüge getan sein. Zufrieden werden die Leute natürlich damit nicht sein, das ist ganz, ganz klar. Google hat auch noch weitere Verbesserungen angekündigt für das Dezember-Update. Ja, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass man die Leute hier noch zufriedenstellen kann. Eigentlich mit gar nichts mehr. Da müsste Google schon sagen, wir nehmen das vom Markt und bringen eine neue Version. Ja. Eine ganz neue Version. Müsste es auch glaubhaft verkaufen, dass es eine neue Version ist. Ob es dann wirklich eine neue Version ist, weiß ich nicht, weil die Geräte in dieser diesen Displays werden allgemein akzeptiert, keine Ahnung. Aber wenn einer sagt, oh, da könnt ihr es sehen, ne? Und das verbreitet sich dann, dann ist es vorbei. Dann sieht es jeder auf einmal, auch wenn er es gar nicht sieht. So ist das nun mal. Und ja, schlimmste Fehler von Google, ne? Die Farben naturgetreu zu machen. Ja. Ich sag's ja. Gut, Shared Lists und Spiele wird's geben in Google Allo. Google ist nicht müde, Allo permanent zu verbessern. Unglaublich, was die für Updates rausgehauen haben. Ich glaube, Allo hat ist eine der am besten geupdateten Apps, die Google jemals hatte. Was die hier alles machen, jetzt ist schon wieder was aufgetaucht, dass man sogenannte Shared Lists, ja, machen kann. Allo Activities, ja, das heißt, man wird Spiele machen können, ja, und es scheinen auch vier Spiele aufgetaucht zu sein, nämlich nennen die Quick Draw, Group Chess, Pet Hotel, ja, und Todai Pondage. Das sind bei mir zwar fünf, aber naja, okay. Wow, also irre, ne? Ich weiß ja gar nicht, was ich sagen soll. Hm? Vor allem die Spiele werden sicherlich auch gut ankommen, denke ich. Ja. Das mit den Shared Lists, ja gut, was soll man da jetzt eigentlich noch groß, was soll man dann groß machen, damit, weiß es nicht, ja. Also hier auch in dem Artikel, da fehlt so ein bisschen, was jetzt eigentlich gemacht werden soll damit. Hm? Naja, okay, wie auch immer. Verwirrung ist natürlich deswegen so, weil es so eine Funktion ja eigentlich schon in Google Keep gibt. Ja. Jetzt auch hier wieder Redundanz. Nein. Also man macht quasi eine Liste, ja, und die können, kann der Chatpartner und man selbst bearbeiten, ja, und eben wie so eine To-Do-Liste dann eben nutzen oder Einkaufsliste oder was auch immer, wo man eben über den Chat statt über Google Keep dann zusammen dran rumwursteln kann. Ja, gut. Hey. Ah, nicht schlecht. Nur her damit. Warum nicht? Ja, Erweiterungen sind immer gut. Also ist das nicht verkehrt. So. Achso, ja genau. Das Update dürftet eigentlich schon die neue Version haben, aber es ist noch nicht serverseitig freigeschaltet. Das macht Google wieder dann, wenn es soweit ist, für die Region, dann werdet ihr das über das Plus-Menü aufrufen können im Chat. Ah, noch ein Gerücht, das jetzt offiziell bestätigt wurde. OnePlus 5T kommt noch diesen Monat. Da haben die aber im Geheimen ganz schön rumgebastelt. Mein lieber Scholli, das hätte ich gar nicht gedacht, dass es so schnell geht bei OnePlus. Da haben sie es richtig gut verborgen. Irre. Es gab sogar schon ein Unboxing von diesem OnePlus 5T und zwar vor der offiziellen Ankündigung. Auch nicht schlecht. Das hat es, glaube ich, auch noch nicht gegeben. Das 5T übrigens mit einem jetzt absolut bestätigten 6,01 Zoll Display, ja, also 6 Zoll fertig, 1080p Auflösung, das heißt 1080 mal 2160 Pixel, 18 zu 9 Aspect Ratio, 6 GB bzw. 8 GB Speicher mit 64 GB bzw. 128 GB Storage, ja, 3300 mAh Akku, Snapdragon 835 CPU, also die momentan aktuelle. Und beim Start ist zwar Android 7.1.1 drauf, wundert mich nicht, denn da ist ja auch diese spezielle Art, sagen wir mal, oder Skin oder was weiß ich, was man da sagen will, von eben OnePlus drauf, nicht das Stock Android. Also sehr schön, bin begeistert, ja. Damit ist noch ein weiterer Mitbewerber auf dem Markt und ich muss sagen, also Google hat es nicht einfach, ja, mit dem Pixel jetzt erst ringen die so einen auf den Deckel, ja, wegen diesen, naja, mehr oder minder vorhandenen Problemen. Ich weiß nicht, ob man das als immer als Probleme sagen soll, aber es gibt schon etliche Probleme, sagen wir mal so, die aber im geringeren Ausmaß vorhanden sind. Schlechte Presse eben jetzt und da sind jetzt solche Aussagen wie Xiaomi bringt das Mi Mix 2 nach Europa, jetzt kommt das OnePlus 5T, also Leute, Wahnsinn, da hat Google richtig jetzt zu kämpfen, ne? Und naja, sind auch zwei Kameras, also Dual-Kamerasystem, 16-Megapixel-Kamera und eine 20-Megapixel-Kamera, auch interessant. Dann für die Leute, die unbedingt, ja, kein Telefon kaufen wollen, ohne einen Klinkenstecker, Tonausgang ist vorhanden, Headphone-Jack ist vorhanden, und ja, irre. Also ich finde, das OnePlus 5T hört sich auf jeden Fall super gut an. Bin gespannt auf die ersten offiziellen Tests. Und es wird wohl, in den nächsten, am 21. November, ja, wird es vorgestellt werden und soll starten. Am 16. November wird es vorgestellt sein und soll schon 5 Tage später starten, am 21. November ausgeliefert werden in Nordamerika und Europa. Irre, oder? Die sind richtig schnell. Also wenn sie das einhalten können, dann Hut ab. Hut ab. Wahnsinn. Bin begeistert. Ja, Android 7.1.1 ist drauf. Das ist natürlich nicht besonders vertrauenserweckend, ne? Aber wie gesagt, ist halt in dem Fall noch verständlich, weil die ja ihr eigenes System im Prinzip haben, ne? Derweil gibt es schon erste interessante Erkenntnisse über Android 8.1, das ja als Developer-Preview-Version bereits draußen ist. Und jetzt wird wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, bis es dann eben auch verteilt wird an die Pixel-Geräte. Und Android 8.1 hat eine Funktion, die dürfte für viele interessant sein, denn der Speicherplatzbedarf von inaktiven Apps wird drastisch reduziert, was natürlich jede Menge Storage-Platz spart. Also mit Hauptspeicher hat es nichts zu tun, aber mit Storage, was nämlich geradezu grausam ist, muss ich sagen, aber ja, geht wohl nicht anders. Wenn eine App läuft, dann wird ein sogenanntes .odex-File angelegt und die sind meistens so groß wie die gesamte App, also die quasi die Installationsgröße der App. Das heißt, wenn ihr also eine App herunterlädt mit, sagen wir mal, 500 Megabyte, dann braucht euer Storage im Prinzip 500 Megabyte für die App. Und wenn ihr die benutzt, nochmals 500 Megabyte für dieses ODEX-File. Ja, und das ist es, was auch viele Leute dann nicht ganz so verstehen mit dem Nutzen von Android, warum es wichtig ist, dass man eben viel Speicher hat. Ja, weil es eben nicht so ist, dass man nur diese Apps da drauf hat, ja, und dann ist gut. Nein, die aktiven Apps brauchen nämlich auch noch Speicher. Jetzt hat man natürlich auch bei Android die Möglichkeit, mehrere Apps aktiv zu halten, also auch dann den Storage-Platz recht schnell gewaltig einzuschränken, und wenn dann eben nicht mehr genug Platz vorhanden ist, dann laufen diese Apps eben auch instabil oder extrem langsam, weil dann immer wieder die Dateien gelöscht und wieder neu geschrieben werden müssen, und das braucht natürlich auch Zeit. Das ist also der, im Prinzip Compiler-abhängig, ja, der Dalvik-Compiler braucht es eben mal, und das ist gar nicht so ohne. Ja. Und genau das wird geändert, dass sie also massiv Platz einsparen und damit wesentlich mehr Platz frei ist für oder im Storage für eben andere Programme. Und das wird bei einigen doch sehr, sehr stark helfen. Gerade wenn ich sehe, dass es immer noch 16 GB Geräte gibt, wie man die überhaupt noch benutzen kann, ich weiß es nicht. Danach ist es vielleicht wieder eher wahrscheinlicher, dass man mit so einem Gerät noch auskommt. Das gleiche gilt auch schon für die 32 GB Versionen. Ja, auch da sind schnell, es ist schnell, also der Speicher dann voll. Ja, habe jetzt gerade mal geguckt, hier mein Pixel hat da schon wieder eine gute Speicherauslastung, mein Lieber. Das gibt's ja nicht. Also 128 GB sind kein Hexenwerk mehr, die zu verbraten. Ja. Das letzte Urlaubsvideo waren 12 GB. Kann ich vorstellen, was da passiert. Auf diesem Ding. Naja. Gut. Was haben wir denn noch? Google File Manager gibt es jetzt in der Beta-Version. Ich konnte ihn überraschenderweise einfach so herunterladen. Ist, wie gesagt, aber eine Preview-Version. Vorsicht also damit. Hat mich aber jetzt nicht so vom Hocker gehauen, denn das Problem ist, ja, es nennt sich File Manager, aber ich bin nicht an die File-Struktur rangekommen. Ja, ich kann hier wechseln zwischen Storage und Files. Bei Files werden aber nur einzelne File-Arten angezeigt, wie beispielsweise Downloads, empfangene Files, Images, Videos, Audio und Documents. Ja. Aber ich kann nicht auf die File-Struktur direkt zugreifen, so wie es beispielsweise bei ES Explorer oder bei FolderSync oder ähnlichem Dateimanager möglich ist. Von daher muss ich sagen, ist es bis jetzt also obsolet. Ja, also brauche ich überhaupt nicht das Teil. Ja. Zumal ES Explorer da ES File Manager, ES Explorer, muss noch mal gucken. ES File Explorer, so. Diese ganzen Zusatzfunktionen auch hat. Das Einzige, was hier positiv zu erwähnen ist, ist, dass man hier einfach den App-Cache löschen kann oder zum Beispiel doppelte Bilder entfernen kann. Da wäre ich aber vorsichtig, da tauchen Bilder auf, die sind bei mir definitiv nicht im Bilderordner oder in der Kamera, im Kameraordner. Das heißt, das sind wohl Bilder, die auch von Apps benutzt werden. Ich würde vorsichtig sein, da einfach drauf zu klicken und die Duplikate löschen zu lassen. Das könnte nämlich dazu führen, dass das ein oder andere Programm dann nicht mehr richtig läuft. Ja, also Vorsicht damit. Dafür wird auch gewarnt, weil es ja eine Preview-Version ist. Und natürlich heißt es auch, da sind noch nicht alle Funktionen drin. Deswegen kann natürlich auch diese Funktion mit dem Browsing direkt in der File-Struktur vielleicht auch noch hinzugefügt werden. Im Moment geht es jedenfalls nicht und damit ist das Teil natürlich größtenteils unbrauchbar. Das Honor V10 kommt im Dezember und wieder ein Gerät, das vielleicht bei manchen auf Anklang stoßen wird, denn auch das Honor V10 wird wohl so das neue Flaggschiff werden von Honor. Honor gehört ja zu Huawei, ja? Und man erwartet, dass da wirklich Top-Spezifikationen geliefert werden. Auch der neue High Silicon Kirin 970 Prozessor, eine Eigenentwicklung von Huawei, die auch ihre eigenen Prozessoren in allen Huawei-Geräten einbauen. Ein 6 Zoll bezelloses Gerät, auch mit 18:9 Aspect Ratio und 6 GB RAM, beziehungsweise 64 GB und 128 GB Storage mit drin intern. Auch eine Dualkamera, einmal 16 Megapixel, einmal 20 Megapixel, wird sehr stark erwartet. Eine davon soll übrigens monochrom sein, die andere RGB. Und das Ganze soll auch mit Android 8.0 gleich ausgeliefert werden, mit der EMUI 8.0. Man schätzt, dass es um die $450 kosten wird. Das heißt, man kann mal 550 Euro erwarten, was natürlich auch wieder sehr, sehr gut ist vom Preis. Und damit wiederum eine Konkurrenz von dem Xiaomi Mi Mix. Das Mi Mix gefällt mir zwar erstmal besser, muss ich sagen, von den Daten her insgesamt. Allerdings sind hier auch noch nicht alle Daten vorhanden. Ja, aber die Option mit 256 GB reizt mich natürlich sehr. Also ihr seht, auch hier ist wieder ein Gerät auf den Markt gekommen, das durchaus mit dem Google Pixel 2 XL mithalten kann. Eigentlich ist das Google Pixel 2 ist da der einzige Vorteil momentan, eben die Updates, die Aussicht in für die Updates, dass da eben auch wirklich was kommt. Das hat Google in der letzten Zeit ja auch gut gemacht. Leider mussten die das auch so machen. Ja. das November-Update ist ja rausgekommen. Dazu sage ich gleich nochmal im Community-Bereich noch was. Ja, die Google Pixel Buds, die haben auch Licht und Schatten. Ja. Zunächst mal, wie ich erwartet habe, liegt der Fokus hier nicht auf Musik. Das sieht man daran, dass es überhaupt keine Abschirmung der Außengeräusche hat. Also nicht etwa wie ein regulärer In-Ear-Kopfhörer, ja, zumindest mal mechanisch ein bisschen abdichtet. Auch kein AVC, also keine automatische, ANC, keine automatische Noise Cancellation, ja, ist vorhanden, so dass ihr also quasi den Umgebungsgeräuschen direkt ausgesetzt seid. Warum ist das so? Warum keine mechanische Dämpfung? Das Teil geht gar nicht in eure Ohren. Das ist also eigentlich kein In-Ear im klassischen Sinn, wie es jetzt eben üblich ist, sondern so wie früher. Also man setzt die nur so ans Ohr. Ja, und dann liegen die so drin. Aber da geht nichts in den Gehörgang. Ja, entsprechend ist da auch kaum oder keine Abdichtung vorhanden gegenüber eben Außengeräuschen. Das hat auch dann mit dem Klang wiederum ein paar Probleme gebracht, ja. Denn ohne die grundlegende Isolation von Außengeräuschen ist der Klang einfach nicht okay. Ja. Also, da geht schon gar nicht mal drum, dass es zum Beispiel kein Rauschen gibt bei den Kopfhörern. Ja. Also was Simples, wie zum Beispiel das Eigenrauschen, das ist relativ gering gehalten. Jetzt spielt überhaupt keine Rolle mehr, weil das Rauschen der normalen Umgebung wird lauter sein, als das bei billigen Kopfhörern möglich ist. Oder wie billige Kopfhörer eben rauschen. Ja. so schlecht ist das dann im Endeffekt. Ja. Man kann die Lautstärke natürlich ein bisschen erhöhen, was aber auch nicht optimal ist, denn dann kriegt man auch noch weniger oder ist die Chance größer, dass man sich das Gehör abschießt. Ja? Würde ich nicht empfehlen, das einfach höher zu machen. Und das seht ihr auch wieder, wo das Problem liegt. Außerdem müsst ihr noch was, müsst ihr auch noch anderes, was anderes bedenken. Da das keine echten In-Ear-Kopfhörer sind, wenn ihr was anhört, dann hört's auch euer Sitznachbar im Zug. Und wenn ihr dann noch die Lautstärke erhöht, damit ihr die Zuggeräusche nicht hört, dann könnt ihr euch darauf gefasst machen, dass irgendwann irgendein Nachbar bei euch im Zug aufsteht und sagt, Leute, also kannst du das jetzt mal ein bisschen leiser machen? Ich habe keinen Bock auf deine Musik. Ja. Also das nervt dann schon irgendwann. Ja. Und das finde ich nicht okay, also absolut nicht okay. Und da sieht man auch, dass eben hier Musik bei diesen Pixel-Buds keine Priorität hatte, sondern mehr die Nutzung des Google Assistant und die automatische Übersetzung, die dann eben fantastisch funktioniert. Ja. Und auch die Geschwindigkeit, in dem der Assistant hier antwortet und aktiviert werden kann, ist wunderbar. Von daher ist für diese Anwendung das Teil natürlich super, aber eben überhaupt nicht okay für Musik. Das ist auch schade dann, weil der Preis ist natürlich extrem hoch, wenn man das mal vergleicht. Also was man hier für diesen Preis an Qualität bekommt von anderen Firmen, da kriegt man sogar richtige Kopfhörer, zum Beispiel von Teufel. Der Mute BT ist nur unwesentlich teurer, der normale Mute ohne Bluetooth ist sogar noch günstiger im Moment. Und da kriegt ihr ein volles Active Noise Cancellation, eine fantastische Soundqualität. Ja. Und eben ein Tragekomfort, der auch ziemlich hoch ist. Und auch andere Marken kriegt ihr auch in ihr Kopfhörer, kriegt ihr zu dem Preis in einer fantastischen Qualität. Das muss euch bewusst sein. 140 Euro werden die Teile kosten. Das ist einfach zu viel für ein Google Assistant Earpiece. Ja. Und nee, also ja, aber wie gesagt, die positive Sachen ist eben, dass der Google Assistant dort auch integriert ist und dass die übrigens dadurch, dass die nicht In-Ear sind, auch einen besseren Tragekomfort haben als die normalen In-Ears. Ja, die liegen einfach nur so in den Ohren quasi, hoffentlich auch fest genug, dass die nicht ständig rausfallen. Ne? Ich lasse mal den Test von Android Central verlinkt, da könnt ihr das lesen, was der dazu meint. Dann dürfte es auch einleuchtend sein. Faszinierend und gut finde ich übrigens dieses Charging Case, also ein Auflade-Etui, ja, das ihr nutzen könnt. Dieses Etui selbst kann aufgeladen werden und kann dann wiederum 24 Stunden lang die Kopfhörer, die Pixel Buds laden. Das heißt, wenn ihr also gerade eure Pixel Buds nicht nutzt, einfach in diese Schale reinmachen, diese Ladeschale und zack, werden die Pixel Buds wieder aufgeladen. Die Pixel Buds selbst sollen etwa 5 Stunden Betrieb aushalten und dann muss man die eben wieder laden. Interessant ist auch, dass in dieser Ladeschale tatsächlich auf richtige Kontakte gesetzt werden. Da kann ich mir noch vorstellen, dass es da vielleicht hin und wieder mal Probleme gibt. Das wird sich aber erst langzeitmäßig wird sich das erst zeigen. Die Idee mit diesem Charging Case finde ich absolut super. Und als besonderer Clou, dieses Charging Case kann sogar von eurem Google Pixel Gerät aus geladen werden. Also wenn ihr merkt, okay, also jetzt, ich muss meine Earbuds laden, aber mein Charging Case ist auch schon leer, dann könnt ihr das auch mit einem USB-C-Kabel verbinden an an euer Pixel-Gerät und dann wird das Charging Case und damit auch eure Kopfhörer geladen. ob es das einem dann eben wert ist, die 140 Euro hinzublättern oder nicht für soundtechnisch eher durchschnittliche Earbuds, das wird sich dann zeigen. Das muss natürlich jeder selbst entscheiden. Übrigens, habe ich gesagt 140 Euro? Könnt ihr gleich vergessen. Ich bin da noch bei den Dollarpreisen, Entschuldigung. Es sind bei uns natürlich 179 Euro. Also 179 Euro. Damit bekommt ihr auch, wenn ihr guckt, auch den Teufel Mute BT schon des Öfteren mal auf Amazon und andere im High-End in ihr Kopfhörer und Geräte. Also das ist schon... Ich würde es jetzt nicht machen. Um es mal so zu sagen. Ja, ich würde es nicht machen. Okay. Was war da noch? Ah ja, genau. Vielleicht noch kurz zu erwähnen. Exynos 9810 ist so... so zähneknirschend bestätigt worden. Denn was soll man machen, wenn man einen Preis gewinnt, wie Samsung jetzt? Und damit herauskommt, dass es tatsächlich einen neuen Prozessor gibt, nämlich die Exynos 9 Serie, der 9810, der aller Wahrscheinlichkeit nach im Galaxy S9 eingesetzt wird. Ja, wie immer wird die US-Modelle wahrscheinlich mit dem Qualcomm-Chip ausgestattet sein, die international mit dem Exynos, was ausnahmsweise mal für uns gut ist, denn die Exynos haben, so war es bisher jedenfalls, immer eine bessere Performance als die Snapdragon-Äquivalente. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und wie gesagt, es wird erwartet, dass der eben im S9 seinen Dienst tut. Weiterhin wird übrigens auch erwartet, dass dort das sogenannte Six-Band LTE Carrier System eingesetzt wird. Das erlaubt bis zu 1,2 Gigabit Sekunden Übertragungsrate zu ermöglichen für 5G-Empfang. Ja. Aber das ist nur reine Theorie, also aufpassen, das ist nicht unbedingt gesagt, dass ihr das so hinkriegt. Ja, und der Chip ist auch im 10-Nanometer Workflow gemacht, sodass ihr halt auch hier die aktuelle Version der Ingenieurskunst habt. Jetzt habe ich den Satz aber wirklich gerettet, weil es vollkommen interessant ist, eigentlich die Nanometerzahl. Fängt es auch nur an, ja. Zuerst waren es die Gigahertz-Zahlen, die interessant waren, dann, was weiß ich, die Prozessorbezeichnungen und Typen, ja, und jetzt sind es sogar die Nanometer. Ist alles Humbug. Ehrlich gesagt, ist alles Humbug. Wie schnell das Teil ist, wird sich dann erst noch zeigen in Benchmarks und selbst das ist dann als noch fraglich. Es wird sich erst zeigen im Normalbetrieb, weil dann eben oft die Oberflächen noch die große Leistung der Prozessoren kaputt machen. Ja. So ist die Realität. Sorry. Gut, ich komme jetzt zu der Community. Da gab es eigentlich nur einen einzigen Kommentar diese Woche. Hey, was soll denn das? Ist ja schlecht, Mensch. Hey. Okay, es gab ja da Probleme mit der Aufzeichnung. Ne? Dann auch noch einen Vorspann bei der Rios Wochensicht, ja, gab ein Copyright-Claim bei der Rios Wochensicht und so, deswegen habe ich einen neuen Vorspann gemacht. Hört euch mal die Rios Wochensicht an, da habe ich ausführlich darüber gesprochen, das ist ganz interessant. Deswegen wird es auch beim Uncast bald einen neuen Vorspann geben, ja, also nicht zu schockiert sein. Außerdem gab es noch Probleme mit der Aufnahme, weil ich habe ja das neue System benutzt und das war nicht ganz von Erfolg gekrönt. Deswegen das Video nur ein Kanalton. Sehr, sehr traurig. Ich habe die Audioversion dann nochmal geändert und neu hochgeladen, sodass ihr da die gewohnte Qualität habt. Aber jetzt zum Kommentar, der Volker schreibt zur letzten Folge, bin gespannt, ob das Update der Google Connectivity Services App auf Version E2304 die Wi-Fi, in Klammer Bluetooth, Verbindung meines Pixel XL stabiler macht. Oder geht es hierbei nur um öffentliche Wi-Fis via Googles VPN? Ja, ich glaube, das geht hauptsächlich um das Thema mit den öffentlichen Wi-Fis, beziehungsweise mit Wi-Fi allgemein, wenn es darum geht, diesen Sicherheitsbug, diesen Bug, der eben da zum Tragen kam vor ein paar Wochen, ja, bei dem es ermöglicht oder ja, bei dem es möglich ist, theoretisch zumindest über Wi-Fi auf das Gerät ja, zuzugreifen, ja, beziehungsweise eben Packages und damit auch Daten abzugreifen, obwohl verschlüsselt ist, also sozusagen die Verschlüsselung zu umgehen, nicht zu knacken, aber zu umgehen. Ja. Von daher ist das Update natürlich sehr, sehr wichtig. Auch das Firmware-Update, das November-Update, ist extrem wichtig in hinsichtlich dieses Problems. Zum Bluetooth kann ich sagen, da kommt, wenn, eine Lösung dann eher durch das Sicherheitsupdate, der November-Patch, da sind etliche Bluetooth-Probleme ja, bearbeitet worden. Ob es besser wird, weiß ich nicht. Bisher habe ich jedenfalls noch keinen großen Unterschied bemerkt. Allerdings etwas Negatives habe ich gesehen, und zwar, wenn ich das Teil im Auto benutze, ja, wird ja die Bluetooth-Lautstärke bei mir per Gerät, das ist so bei einem Pixel, ja, bestimmt sicherlich auch bei anderen Geräten ab Oreo, per Gerät gespeichert sozusagen, so dass ich, wenn zum Beispiel meine Bluetooth-Kopfhörer auf habe, ja, eine andere Lautstärke initialisiert wird, wie wenn ich das Teil zum Beispiel im Auto habe. Ja. Da habe ich die Bluetooth-Lautstärke doch relativ gering stehen, damit es nicht so ein großer Unterschied ist zu einem Radio-Lautstärke. Ja. Und wenn ich dann heimkomme und gucke mir dann über Chromecast was an, starte also eine Chromecast-Übertragung vom Handy aus, dann setzt er die Chromecast-Lautstärke auf die Lautstärke von Bluetooth, die ich vorher im Auto gehört habe. Also immer wieder gibt es Überlagerungen von Chromecast und Bluetooth. Ich habe ja auch schon das Problem gehabt, ich bin ins Auto gegangen. Sobald ich das Auto anschalte, verbindet sich das Auto per Bluetooth mit dem Handy und dann hat er automatisch eine Chromecast-Übertragung gestartet zu meinem Autoradio, was normalerweise ja gar nicht gehen sollte. Ja, also selbst YouTube-Videos höre ich auf einmal den Ton im Autoradio, aber das Display ist aus. Das verbietet Google ja eigentlich sogar. Ne? Also war natürlich ein Bug, klar. Das hat sich gebessert, ist bisher nicht mehr passiert, aber jetzt eben dieses ändert die Chromecast-Lautstärke, wenn ich im Auto mit Bluetooth verbunden war. Sehr, sehr ärgerlich, ja. Also es gab Änderungen, aber ob es dann auch Bugfixes gab oder ob nur noch mehr Bugs hinzugekommen sind, kann ich leider nicht sagen. Ja, dann komme ich zur App der Woche zum Schluss. Es wurde South Park Phone Destroyer. Wer mich kennt, wird wissen, dass es unvermeidlich war. Ja. Aber es hat mich auch wirklich umgehauen, das Spiel. Klar, ich mag South Park, deswegen kann ich auch mit den Sprüchen und deren Witzen was anfangen. Ja. Finde ich einfach cool, weil die wirklich jeden durch den Kakao ziehen, ja, und nicht nur einseitig irgendwas machen. Da kriegt jeder sein Fett ab und da bin ich dafür. Aber das Problem ist, dass ich ehrlich gesagt keine so große Erwartungen hatte an das Spiel, weil es halt oftmals so ist, wenn ein großes Merchandise dran steht, dann wird es eher mau. Ja. Bei diesem Spiel aber war das was anderes. Es sprüht nur so von Witz. Der typische South Park-Witz ist natürlich vorhanden, aber auch die Game-Mechanik ist gut. Ja, es ist eigentlich ein elektronisches Trading-Card-Game, wo man also bestimmte Karten sammelt, ja, und dann eben einsetzen muss während dem Kampf. Allerdings ist das dann in wenn man so will, in Echtzeit. Ja? Das heißt, man kann die Karten dann nutzen und dann erscheint der entsprechende Charakter. Jeder Charakter hat andere Eigenschaften. Es gibt auch Spezialangriffe, die man dann einsetzen kann. Das Ganze zieht natürlich auch andere Spiele in diesem Genre ein bisschen durch den Kakao. Ja? Täuscht aber nicht darüber hinweg, dass das ein richtig ausgereiftes, großes Game in diesem Genre elektronische Trading Card Games darstellt. Und man nimmt sich da auch ein bisschen selbst auf die Schippe, offenbar bei dem Spiel, denn natürlich, und jetzt komme ich zu den Schattenseiten, hat das Spiel auch In-App-Käufe. Ja, gefällt mir natürlich gar nicht, aber der gute Cartman verwaltet die Cartman-Coins und euer Geld. Und da könnt ihr natürlich vorstellen, dass ihr nicht besonders gut wegkommt. Tatsächlich ist es so, dass die Sachen extrem teuer sind. Also das finde ich echt schon der Hammer. Da werden einige Kids den Eltern schlaflose Nächte bereiten, weil also so ein, also wenn ich jetzt nur einen einzigen epischen Pack kaufen will, dann müsste ich am Anfang 51,99 Euro ausgeben für 30 Sammelkarten. Eieiei, das ist nicht nur ein Groschengrab, das ist ein richtiges Kohlegrab. Ja. Also, hey, ne? Von daher ist es natürlich gute Wahl gewesen, dass Cartman da ist, weil wir alle wissen, dass Cartman ein Drecksack ist, ja, und die Leute nach Strich und Faden ausnimmt. Naja, gut. Man kann es auch ohne In-Game-App-Käufe spielen und das werde ich auch tun, ganz klar, weil die Preise sind echt unverschämt. Aber dennoch ist es okay, so wie das zumindest am Anfang vorwärts geht, auch ohne In-App-Käufe, kann man da nichts sagen. Grafik ist sehr gut, Sound sehr gut, Originalstimmen, Wahnsinn, ja. Atmosphäre stimmt, Spielmechanik stimmt, PvP gibt es, also auch gegen echte andere Spieler kann man in Echtzeit spielen, nicht so wie diese rundenbasierten Dinger, sondern da habt ihr einen Gegner wirklich in dem Moment vor euch und ihr spielt in dem Moment mit dem, ja, was, finde ich, den Reiz noch etwas erhöht. Ihr habt unendlich viele Sammelmöglichkeiten, es gibt viele, viele Karten, ja, und ihr könnt sogenannte Decks anlegen, zwischen denen ihr hin und her schalten könnt, vor Beginn des Kampfes, so dass ihr zum Beispiel ein Deck machen könnt, der speziell für den Angriff auf Charaktere ist, die und die Schwächen haben, ja, und ein anderer Deck dann wieder gegen andere Charaktere besser ist. Ihr könnt ein Angriffsdeck machen, ihr könnt ein Defense-Deck machen, das heißt, wo ihr jetzt auf Teufel komm raus alles auf Angriff setzt, oder wo ihr sagt, naja, ich bin ein bisschen zurückhaltend, ja, lieber mehr auf Defense setzen, also auf Verteidigung, sodass ihr zwar nicht sehr viel Schaden macht, aber auch nicht viel Schaden bekommen könnt. Was da besser ist, kommt halt immer drauf an, gegen wen ihr spielt und in welchem Level ihr seid. Denn neben den PvP-Kämpfen, das ist übrigens nur ein Zusatz. Ich sehe das Hauptspiel in dem Singleplayer-Modus, was ich auch sehr, sehr gut finde und sehr begrüße. Und da gibt es ein großes Level-System. Viele, viele, viele Levels, da könnt ihr zig Stunden damit verbringen, mit dem Einzelspieler-Modus. Also ihr müsst nicht unbedingt PvP machen, als Hauptding, sage ich mal, sondern ihr könnt wirklich den Singleplayer auf das Singleplayer-Modus konzentrieren, nachdem ihr hier diese einzelnen Tutorials durchhabt. Ja. Natürlich kann man im PvP-Modus auch wiederum Geld und Münzen und so weiter verdienen, die ihr wiederum für den Singleplayer-Modus gut einsetzen könnt. Also von daher ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Aber wie gesagt, der Singleplayer-Modus ist richtig genial, toll, witzig gemacht, verrückt. Ja? Typisch South Park. Und es ist umfangreich. Und es, ja, der einzige Kritikpunkt, den ich habe, ist diese unverschämten Preise, die bei den In-App-Käufen vorhanden sind. Also das ist ja, das ist schlimmer als Pokémon Go. Ja, also Pokémon Go ist ja schon hart an der Schmerzgrenze, wo ich sage, okay, für so und so viel echtes Geld bekomme ich so und so viel Coins. Ja? Also 1200 Coins für 9,90 Euro oder 9,99 Euro. Das ist schon, also das ist schon wirklich grenzwertig. Ja? Wenn man sieht, was man dann für die 1200 Coins überhaupt kaufen kann. Aber das hier, das ist eine andere Dimension. Ja? Wie gesagt, 31 Karten für 51,99 Euro. Boah, ich kann es kaum glauben. Irre. Aber wie gesagt, wenn ihr diszipliniert seid, macht Spaß, braucht kein Geld auszugeben und dann geht's rund. Und wenn ihr Randy Marsh gesehen habt als Pocahontas, dann werdet ihr nichts mehr anderes wollen. Dann wisst ihr, ihr habt alles gesehen an schlimmen Sachen, die es auf dieser Welt gibt. Und ihr könnt ganz anders, mit einer ganz anderen Einstellung durchs Leben gehen. Ja, Randy Marsh als Pocahontas. Nee. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Auf YouTube findet ihr Community The Netcasts, heißt die. Dort findet ihr den Channel oder so heißt der Channel. Die ganzen Links und Informationen zu der Sendung findet ihr unter uncast.thenetcasts.com, uncast.thenetcasts.com. Und bitte immer die Mehrzahl denken, sondern cast.com mit S hinten, sonst landet ihr irgendwo anders nach. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! World.